Ich weiß, warum du heidest. Ich weiß, warum du heidest. Du hast keine Groupies. Du hast keine OGs. Ich weiß, warum du heidest. Ich weiß, warum du heidest. Du hast keine Homies. Du hast keine Malis. Ich weiß, warum du heidest. Ich steig aus dem Truck und ich geb keine Fucks. Spende dann einen Bug, weil ich mach, was ich mach. Und ich swagge, trappe, stunte, playe, Hustensaft, Jüngling 2015. Bitches wollen sein Ding drin. Ich komm mit der Glock und ich chille am Block. Hit den Slut, meinen Cock und geh straight to the top. I don't talk to the cops, ich bin keine Snitch. Motherfucker, I'm rich, aber crown me and fetch. Hollister, Ralph Lauren. Ein Pferd soll auf dem Sweater stehen. Beste Leben, Homes, ihr könnt den Swagger Trap hier nicht verstehen. Glow up mit der Family, glow up die Nero Gang. Ich fühl mich gut, weil ich die Slot, an dem die Nero Bang. Turn up, Hustensaft in meine Styropor-Cups. Du hast keine Swagger-Hitter, weil du dir nix orderst. Mit den Boys am Corner, counten unser Gualler. Ich haller nach dem Gualler, von Germany bis Ghana. Ficke deine Mama, smoke einen Blunt-Hitter. Ich bin ein Star. Ja, das hast du gut erkannt, Hitter. Ich weiß, warum du hatest. Ich weiß, warum du hatest. Du hast keine Groupies. Du hast keine OGs. Ich weiß, warum du hatest. Ich weiß, warum du hatest. Du hast keine Homies. Du hast keine Malis. Ich fude Fast Food und seh trotzdem nice aus. Ketten sind so iced out, auf meinem Face bald ein Eis drauf. Auch wenn ich mir kein Eis kauf, bin ich trotzdem cool, Homes. Früher stand ich mit dem Weed draußen auf dem Schulhof. Heute trag ich ne Uhr, geh auf Tour, scheiß auf Abitur. Bitches wollen ficken, denn mein Dick ist lang wie ein Flur. Und ich will nur Cash, Money, Fame, Swag, Jewelry. Keinen Fick auf Liberty, denn ich bin ein cooler G. I don't care about, dass du kein Money stackst. Ich bau mir ein Imperium. Du bist nur ein Architekt, in der Brieftasche von Prada steckt a lot of credit cards. Ich need keine Editors. Ich bin sick, doch brauch keinen Arzt. Ich bin ein Rapstar und scheiß auf deine Dreckspage. Ich verkauf im Drive-In Heroin, Burger, Mac, AIDS. Shoutouts gehen an Capo. Glow in Peace, Hitter, und wir bleiben weiter draußen, ähnlich so wie Schiedsrichter. Ich weiß, warum du hatest. Ich weiß, warum du hatest. Du hast keine Groupies. Du hast keine OGs. Ich weiß, warum du hatest. Ich weiß, warum du hatest. Du hast keine Homies. Du hast keine Malis.